Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Monatsrückblick auf den November 2018 vom anarchistischen Radio Berlin. Wir haben für euch wieder eine Stunde zusammengestellt mit Infos, Hintergründen und Musik. Über die nächsten 60 Minuten hinweg werdet ihr Beiträge zu gefährdeten Projekten in Berlin hören, im Speziellen der Liebig 34 und dem Syndikat. Weiterhin waren wir für euch in Hamburg beim Kongress Anarchistische Perspektiven auf Wissenschaft und haben glatt einen Beitrag dazu gemacht. Um dann doch noch den Sprung aus dem matschig-windigen Kaltlandsumpf zu schaffen, blicken wir zum Abschluss noch gen Osten, nach Rojava. Und keine Sorge, auch die Anarchie hat in diesem Podcast ihren festen Platz. Wo und wie sie im November am Herrschen war, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer alternativen Presseschau »Wo herrscht Anarchie?« So, bevor wir uns nun ein paar ausgewählten Kurznachrichten widmen, starten wir erstmal mit etwas Musik, und zwar »The Dollar« von Lee Reed. Okay, let's take it from here. It don't make no sense. Humane with evilest intent. The truth is like a gas spreading through the vents, making the banks repent till our hearts content. Still, they got the nerve to ask, like, how come we keep them fists clenched? The reasons for that be endless. Written in the prison bars and picket white fences. State paid henchmen, heavy pig stench, and though the profit. Ran our ways, them dollars, they ain't never stopping. The game builds upon the losers and monopolies the object. The world's now toxic, but you already knew that. The main question is still, where the hell the food at? And the genetically modified ingredients combined with dollar signs to try to relieve the itch. Dollars rule earth. The dollar sign. Right. The dollar bill. Fill a field with the grave till it yield crop, causing loss. Poverty's costs are shocking, while the profit pop from the boss's pocket. Say dollar gained at the expense and pain of most folks is left broke, hopeless. Voting's a rope a dope, but a lot more rope than dope, though you know. Oh, dollar earned, burn the earth, made the dirt out of your wages. Ay. Slave labor's great for stock trade. Boss favors on the top payment. Say dollar kills. Fill the earth full of holes. Sold to soul to finance it. To frack and refine the finest shine. They gon' find on the surface or inside of her. Dollars rule earth. The dollar sign. Right. Dollar slaughter. Sons, daughters, tables of water, blood's gon' spill, ecocide kills, charts the ill versus the profit yield, you feel? Dollar plotting, count the coffin, count the grave, count the dollars made. Oligarchs hate to pay the wage, they've made an art out of the legal slavery. Say dollar lies, hide the truth behind the guise of our common interests. We the victims, they inflicted it. Distant, dismissed our coexistences. Dollar burns, Mama Earth's on fire. For guys in suits and ties, they despise all types of life. They designed this doomsday device. Dollars rule Earth. The dollar sign. Right. Yo, for the record, no one consented to these searches. The laws and declarations of this nation's emergence. Nah, nor its damn purpose. Pleasure man built over murdered clan hills, and they wonder why we nervous. Exterminated for the sake of dollars worship. Again, monopoly refurbishes organic perfection with that worthless merchant urges. For your meds, they got home delivery. For the homeless, they reserve that starving and the shivering. Tune in tonight at 10 o'clock to see the heavy price that some pay to be living free. And when the trust runs out, and all that's left is money's taste in your mouth, most of y'all will say we weren't trying to get paid, we're just trying to make it to the next day, okay? Okay, let's take it from here. Dollar gave, dollar played, dollar made grave out of nation. Dollar debased the basics of living, willing to kill everything living. Dollar's a villain. Dollar get paid, dollar make graves, dollar make slaves, dollar make squalor, dollar put nations in collar, dollar's the cause of all of our problems. the dollar, dollar gave, dollar played, dollar made grave out of nation, dollar debased the basics of living, willing to kill everything living, dollar's a villain. Dollar get paid, dollar make graves, dollar make slaves, dollar make squalor, dollar put nations in collar, dollar's the cause of all of our problems, the dollar, the dollar. Dollars rule earth, the dollar sign, right, right, right, commerce come first, the dollar signs, right, right. Squalor kills earth, the dollar sign, right, right, right, dollars kill earth, the dollar sign, right, right, right, the dollar sign. Gut, nun ein paar Neuigkeiten, die wir leider nicht in Beiträge verarbeiten konnten, aber erwähnen wollen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir letztes Jahr mehrfach über die Konflikte zwischen den Mapuche in Südamerika und dem chilenischen sowie dem argentinischen Staat berichtet haben. Aufmerksamkeit erregte letztes Jahr die Tötung und versuchte Verschleierung derselben des Aktivisten Santiago Maldonado durch den argentinischen Staat. In der darauffolgenden Zeit kamen auch mehrere Mapuche ums Leben. Im vergangenen November nun ein weiterer, Camilo Catrillanca. Er wurde von Spezialeinheiten, dem sogenannten Jungle Command, erschossen, als er mit einem Traktor unterwegs war. Dazu sei erwähnt, dass im vergangenen Monat die anarchistische Gruppe Rovikonas in Athen, Griechenland, in die argentinische Botschaft eingedrungen ist und ein Transparent ausgehangen hat mit den Slogans »Hommage für das Andenken an Maldonado«, Solidarität mit den Indigenen in Argentinien, die um ihren Boden kämpfen. Wir haben in vergangenen Episoden ebenfalls über die brutale Repression in Russland gegenüber Anarchistinnen berichtet. Kurz vor den Wahlen hatte der russische Geheimdienst eine Terrorismusbedrohung inszeniert, wonach ein sogenanntes Netzwerk bestehend aus Anarchistinnen vorhabe, Anschläge zu verüben. Daraufhin wurden einige Personen festgehalten und so lange gefoltert, bis sie Geständnisse unterschrieben. Nun kam im vergangenen November in Arkhangelsk, Russland, der 17-jährige Anarchist Mikhail Slobitsky Vasilievich bei einem Angriff auf das Hauptquartier des russischen Geheimdienst FSB ums Leben. Er zündete eine Sprengladung in der Lobby des Gebäudes. Mikhail kündigte sein Vorhaben an und bat darum, dass seine Beweggründe mitgeteilt werden. Er hatte diesen Angriff unternommen in Reaktion auf eben diese Repressionswelle. Für weitere News schaut wie immer gerne bei bodenfrost.wordpress für den dort zu findenden anarchistischen Monatsrückblick vorbei. Wir kommen nach einer kurzen Musikpause dann zu unserem ersten Beitrag. Und zwar geht es um das Hausprojekt in der Liebigstraße 34 in Berlin. Ever since I was a kid, you taught me how to slit a throat and make it feel like a kiss. Taught me the value of hard work by sitting on your ass while I sweated in the French fry vats. Got a 10-cent raise, couldn't live off that. Let's go on vacation, hang out and eat hotel food in a place that's equally destitute as every other place we ever knew. Till the underwater Madison Avenue, watch you drown in a Bangkok bungalow. Only one way to say I love you, let me count the ways to say that we are due. I have to explain, I'm sorry if the food's gone cold. We'll find when I get on. Capital is a fair enough. Strangers passing free of everyone else's. These are the bootstraps you hang us with as you watch the world burn through the window of a cruise ship. And keep it moving over the homeless people sleeping and the refugees fleeing. They might buy you off with a mansion on a prairie, just don't ask where the bodies are buried. Cry when you hit the wall, dance to escape the cold, grind till you lose your nose. Yeah. Das war Capitalism Will Tear Us Apart von Soul und DJ Pain One. Und jetzt unser Beitrag zur Liebig 34. Zuerst besetzt, später teils legalisiert, dann gepachtet und jetzt räumungsbedroht. Das anarchistisch-queere Hausprojekt in der Liebigstraße 34. Wie so viele Gebäude in Friedrichshain war es im Trubel der Nachwendezeit 1990 besetzt und später teilweise legalisiert wurden. Ab 1999 als dediziert feministisches Projekt, in dem zuerst nur Frauen und Lesben, später auch Menschen anderer Geschlechter, aber keine Cis-Männer, lebten und leben, spielt es eine wichtige Rolle in Berlins radikaler feministischer Bewegung. Nach einem fehlgeschlagenen Kaufversuch durch die Bewohnerin gehört das Haus seit 2008 dem Immobilienhai Giora Padovic, der für seine skrupellose Entmietungspraxis bekannt ist und dem allein in Friedrichshain mehr als 170 Gebäude gehören sollen. Eine Person aus dem Haus beschreibt die aktuelle Situation so. Die aktuelle Situation sieht so aus, dass wir einen Pachtvertrag haben, der mit Padovic 2008 vereinbart wurde und der jetzt am 31.12. dieses Jahres ausläuft. Und wie weit wir das bis jetzt wissen, ist Padovic nicht willig, uns einen neuen Pachtvertrag oder sogar generelle Mietverträge überhaupt zu gewähren oder zu verlängern. Da die Familie Padovic, die über ein Unternehmensgeflecht aus über 30 Firmen Berliner MieterInnen drangsaliert, nicht zu Gesprächen über einen neuen Pachtvertrag bereit war, haben die Bewohnerinnen der Liebigstraße 34 ihre Zukunft in die eigene Hand genommen. Was wir unternommen haben, erstmal, wir haben vor ziemlich langer Zeit Padovic direkt angeschrieben, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen wollen, um die Möglichkeiten von so einer Vertragsverlängerung oder für einen neuen Vertrag überhaupt erstmal auszusondieren. Daraufhin kam bis jetzt niemals eine Antwort. Und dann haben wir angefangen, eigenständig zu agieren. Wir hatten die Demonstrationen. Wir sind seit Mai mit verschiedenen Padovic-Häusern in der Vernetzung, die auch immer größer wird. Wir ziehen Informationen ein. Wir vernetzen uns mit anderen bedrohten Projekten in Berlin und außerhalb. Wir hatten die Demonstrationen. Wir haben Kundgebungen vor dem Haus, wir versuchen uns bekannt zu machen. Es gab die Besetzung im Weidenweg 63, die solidarisch mit uns war. Weil die Liebig 34 nicht das einzige linksradikale Projekt ist, dessen Verträge zum Jahresende 2018 auslaufen, war die Resonanz auf die Kampagne des Hauses innerhalb der linken Szene entsprechend groß. Also ich glaube, die Resonanz sehen wir ziemlich positiv, vor allem, weil wir, glaube ich, nicht vergleichbar sind mit anderen Hausprojekten. Wir waren in den letzten Jahren ziemlich still, man hatte wenig von uns gehört, was meiner Ansicht nach daran lag, dass wir ein Hausprojekt ohne Cis-Männer sind, in dem sich sehr, also in dem viele verschiedene Menschen aufeinander zukommen, wo wir uns viel versuchen, umeinander zu kümmern und irgendwie Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und mit unterschiedlichen Geschichten sozusagen haben und die wir irgendwie gemeinsam aufarbeiten. Und da ist sozusagen der Anteil von Care-Arbeit, der hier im Haus geleistet wird, viel höher als in anderen linksautonomen Kontexten beispielsweise, so dass wir sehr viel Kraft gebraucht haben oder sehr viel Kraft aufgewendet haben, Dinge im Haus zu machen und irgendwie füreinander da zu sein und was sozusagen wenig nach außen hinging. Ich glaube, die Resonanz, die jetzt kommt, dadurch, dass wir irgendwie nochmal klar machen, ey, wir sind räumungsbedroht, wir sollen rausgeschmissen werden, die ist jetzt schon ziemlich riesig. Also wir kriegen aus verschiedensten Städten Solidaritätsbekundungen. Die Demo war viel größer, als wir uns erwartet hätten für den ersten Aufruf. Und ich glaube, in dem Sinne sind wir dann wieder vergleichbar, dass sobald es drauf ankommt, die Häuser doch füreinander einstehen und irgendwie miteinander stehen. Trotz allem ist weitere Unterstützung gewünscht. Besonders benötigt wird weitere mediale Aufmerksamkeit für das Wohnprojekt, aber auch Geld- und Soli-Aktionen sind gerne gesehen. Ich glaube, unterstützen kann man uns mit allem. Wir brauchen Aufmerksamkeit, der Bekanntheitsgrad muss steigen, wir brauchen Leute, die Solidaritätsaktionen für uns machen, wir brauchen Geld, wir brauchen eigentlich alles. Im Falle einer Räumung, mit der vermutlich im Frühling oder Sommer 2019 zu rechnen wäre, sollten keine neuen Pachtverträge geschlossen werden, gibt es jedoch eine klare Ansage. Wir planen auf alle Fälle zu bleiben. Wir sehen nicht ein, dass wir die Liebig 34 aufgeben müssen, dadurch, dass es auch nicht nur das Hausprojekt ist, das irgendwie ohne Cis-Männer organisiert ist, sondern auch der Infoladen daneben und die Bar unten drin ist. Und die Liebig 34 steht auch für den Dorfplatz, auf dem sich irgendwie viele Leute versammeln können und sich ausgetauscht werden können. Und deswegen werden wir auf alle Fälle nicht einsehen, diesen Ort irgendwie abzugeben. Und ich glaube, da war die Liebig 14 schon ein gutes Vorbild, das wir auf alle Fälle versuchen werden zu toppen. Bevor wir von einem von Verdrängung bedrohten Projekt zum nächsten kommen, eine kurze Werbeeinblendung. Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Aber gegen Haarausfall können Sie etwas tun. Mit dem Konzentrat... Nee, keine Sorge. Hier nur kurz der Hinweis... Für Anregungen und Kritik schreibt uns gerne E-Mails an aradio-berlin@riser.net oder per Twitter an aradio-berlin. Denn wir wissen jetzt nach akribischer Auswertung unserer jüngsten Fanpost, dass unsere Hörerinnenschaft tatsächlich uns affine Personenkreise überschreitet. So gibt es offensichtlich auch homophobe Lokalpatrioten, die sich gern mal den libertären Podcast reinziehen und sich dann über uns ärgern. Das freut uns irgendwie. Aber noch mehr freuen wir uns über tatsächlich sinnvolle Zusendungen. Also, keine Scheu. aradio-berlin@riser.net oder Twitter aradio-berlin. So, jetzt aber der nächste Beitrag. Diesmal direkt von der Straße und für das Syndikat. Hallo Kurfürstendamm, hallo an euch alle. 22. November, 3:30 nachmittags, vor dem Kurfürstendamm 177. Zwei Dutzend Leute, viele PressevertreterInnen. Wir wollen nicht hinnehmen, dass eine Handvoll Immobilienfuzzis und Investmentgruppen nur aufgrund irgendwelcher Kosten-Nutzen-Rechnungen entscheiden können, wie unsere Häuser und unsere Kieze aussehen sollen und wer dort wohnen und arbeiten darf. Es sind unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Läden, Cafés und Stammkneipen, unsere Kieze, in denen wir wohnen, arbeiten und leben. Die Adresse gehört unter anderem zur Piers Global Deutschland, dem nicht ganz offensichtlichen Vermieter des Hauses, in dem die Kollektivkneipe Syndikat in Berlin-Neukölln zu finden ist. Über die wir im letzten Podcast berichtet haben. Nachdem zuletzt auch durch mehrere Artikel in Berliner Tageszeitungen die Piers Group ein wenig ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde, machen sie bereits die Schotten dicht. Die Website des deutschen Ablegers ist schon seit Beginn unserer Recherchen offline. Die des britischen Mutterunternehmens erst seit Anfang der Woche. Ihr Büro ist heute aufgeschlossen. Ihr könnt euch nicht verstecken. Die Kollektivmitglieder haben zusammen mit weiteren UnterstützerInnen sehr viel Recherche betrieben, weiten ihre Bemühungen jetzt aber aus und rufen andere Menschen in Berlin dazu auf, ihnen Bescheid zu geben, wenn sie dieselbe Vermieterfirma haben. Wir dokumentieren hier den Aufruf. Sehr geehrte Mieterin, wem gehört Ihr Haus? Wir schreiben Ihnen im Namen der in Nordneukölln ansässigen Kollektivkneipe Syndikat. Unser Mietvertrag wurde nach 33 Jahren nicht verlängert. Rückfragen bezüglich der Gründe hierfür sowie die Bitte um ein Gespräch wurden seitens unserer Hausverwaltung DIM, die Deutsche Immobilienmanagement, ignoriert. Der Besitzer des Hauses nennt sich Firman Properties Saal, eine Briefkastenfirma mit Sitz in Luxemburg. Wir konnten durch Recherche vor Ort 75 weitere Briefkastenfirmen namentlich identifizieren. Als Geldgeber und Initiator dieser Briefkästen wurde der Pierce Family Trust von uns ermittelt. Deren deutsches Immobilienportfolio umfasst 6.200 Wohnungen in Berlin und wird vor Ort von Pierce Global Real Estate Germany, der mit Sitz neben uns, betreut. Auch wenn Sie nicht da sein sollten, würde es Sie vielleicht interessieren. Wir sammeln nun Informationen über Mietshäuser, die von diesen 75 Briefkästen in Luxemburg besessen werden, um ein weiteres Druckmittel auf den echten Eigentümer Pierce Global zu erhalten, da uns das Gewerbemietrecht in der Angelegenheit keinen Schutz bietet. Anbei finden Sie gelistet der Firmennamen, die in Berlin als Besitzer eventuell auch Ihres Hauses auftreten. Das ist das, was auf dem Briefkasten hinten draufsteht, als Ergänzung. Das sind diese 76 verschiedenen Firmen mit ganz tollen Namen wie Magenta Properties, Nike Properties, Philos Properties, aber halt auch unsere, die Firman Properties. Sollten Ihnen eine dieser Firmen als Besitzer Ihres Hauses bekannt sein, wären wir sehr dankbar für eine Rückmeldung. Dies betrifft etwa die Adresse des Hauses, Zustände vor Ort oder geplante Aufteilungen zum Zweck des Abverkaufs, Leerstand etc. Die Hausverwaltung ist in unserem Fall die Deutsche Immobilienmanagement. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass der Besitzer in Ihrem Haus eine andere Verwaltung beauftragt hat. Was wir anstreben, ist eine Vernetzung mit anderen Häusern, um unserem direkten Ziel, einen neuen Mietvertrag, näher zu kommen. In diesem Zuge aber auch allen, die im gleichen Boot sitzen, die Möglichkeit zu geben, sich im gegebenen Falle beim echten Eigentümer Pierce Global beschweren zu können. Das alles findet ihr, wie gesagt, auch auf unserem Blog, syndikatbleibt.noblogs.org. Da gibt es das auch jeweils noch zum Runterladen, sodass ihr auch, weil wer kennt schon seine Eigentümer-Property? In der Regel findet ihr die auch, bei die der Hausverwaltung ausgestellt wurde, damit ihr wisst, dass sie auch berechtigt sind. Da stehen in der Regel die Eigentümer hinter, also seine, in unserem Fall auch Firman Properties Saal. Wie viel Unterstützung das Syndikat vor Ort hat, lässt sich auch an folgendem Beispiel zeigen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt über die sozialen Medien bis jetzt, wir waren heute Morgen auch schon bei der DIM und haben da die Unterschriften abgegeben. Es sind unglaubliche 4.047 Unterschriften geworden und die haben wir nicht irgendwie online gesammelt, sondern wirklich vor Ort von den Leuten bekommen. Zum Schluss noch ein Gedicht, das extra für Pierce Global verfasst und auf der Kundgebung vorgetragen wurde. A peer poem. Every peer, rotten inside, gets an awful taste, even if you serve it on a silver plate. Jede verfaulte Birne hat einen schrecklichen Geschmack, auch wenn Sie sie auf einem silbernen Teller servieren. Hören Sie auf, mit Menschenleben zu spielen, indem Sie in die Häuser investieren, welche die Menschen zum Leben brauchen, nur zu ihrem persönlichen Vorteil. Ihr Wohlstand wächst, während die Bedürfnisse der Menschen, zum Beispiel ein Dach über dem Kopf oder einen Ort zu haben, an dem sie sich in einer sicheren Umgebung befinden, vernachlässigt werden. Wenn Sie wirklich wollen, dass die Menschen glauben, dass ihr Handeln etwas Soziales beinhaltet, müssen Sie sich eine Vorstellung davon machen, was soziale Investition bedeuten kann. Sie können die verdorbenen Teile noch aus Ihrer Frucht schneiden und den Rest als Birnenkompott in einem Glas aufbewahren. Niemand möchte Ihnen Schaden zufügen, aber Sie haben uns leider nicht gefragt, bevor Sie unser Zuhause und unsere Freizeitmöglichkeiten weggenommen haben. Warum? Wenn wir uns eines Tages unter einer Brücke treffen, sage ich Ihnen, dass es keinen Platz mehr für Sie gibt, da uns bereits der Platz ausgeht. If we meet on the bridge one day, I tell you, there will be no place left for you, since we are running out of space by now already. Das waren Face Down Shit mit Eyeless, Übrigens neben vielen anderen Alben kostenlos zu haben auf der Bandcamp-Seite von Crimethink. Und jetzt schauen wir nach Hamburg und auf anarchistische Perspektiven auf Wissenschaft. In Hamburg fand im November zum 4. Mal der Kongress Anarchistische Perspektiven auf Wissenschaft statt. Über 3 Tage konnten Interessierte an einer Vielzahl von Vorträgen und Workshops teilnehmen, sich an Broschüren und Bücherständen informieren oder einfach nur mit anderen vernetzen. Das Programm gestaltete sich relativ breit gefächert, ohne einen speziellen Schwerpunkt. Von historischen über theoretische bis zu praktischen Themen war alles zu finden. Trotz des Veranstaltungsortes auf dem Campus blieb die Teilnehmendenzahl recht überschaubar. Jenseits der zum Teil überregional angereisten Aktivistinnen fanden wenige Interessierte ihren Weg auf den Kongress, auch wenig Studierende. Begreift man den Kongress eher als ein überregionales Vernetzungstreffen, lässt sich dennoch eine positive Bilanz ziehen, insbesondere hinsichtlich der geringen Präsenz explizit anarchistischer Organisierungen im Norden. 2 Organisatoren haben mit uns über den Kongress gesprochen. Unsere anarchistische Perspektiven auf Wissenschaft ist ein Kongress, den wir halt jetzt zum 4. Mal stattfinden lassen hier in Hamburg, in der ehemaligen Hochschule für Wirtschaft und Politik. Und Schwerpunkte, wir haben uns eigentlich auch schon seit Beginn geeinigt, dass es in diesem Sinne kein Schwerpunktthema gibt. Das bisher auch die 4 Jahre durchgehalten, auch dieses Jahr. Das heißt, in dem Sinne, es gibt jetzt nicht eine spezifische Frage für den Kongress. Was sicherlich ist, es sollte etwas mit im weitesten Sinne Wissenschaft und Anarchismus zu tun haben. Das ist halt ein sehr breites Spektrum, wie es bei Anarchismus eigentlich auch ist. Das haben wir natürlich, können wir gar nicht komplett abdecken, aber es zeigt so ein bisschen auf, dass es von historischen Sachen geht, historischen Darstellungen geht über Kollektivbetriebe, neue Reform der Kollektivbetriebe bis zu so Anarchismus-Nerd-Themen zum Beispiel, die es ja auch durchaus gibt. Dieses Jahr eben halt auch wieder so feministische Themen durchaus eine gewisse Rolle spielen. Ja, das ist auch so der Versuch, das relativ bewusst auch mit reinzubringen. Also wir hätten das so in klassisch anarchistischen Räumlichkeiten machen können. Also man kann das auch in der Flora machen, aber um das mal so ein neudeutsches Wort zu benutzen, ich glaube, bestimmte Leute, die nicht jetzt so generell zur Szene gehören, für die ist das niedrigschwellig. Für die ist das niedrigschwelliger, in die Uni zu gehen, als in ein soziales Zentrum zum Beispiel. Insofern finde ich das auch ganz gut, das an der Uni zu machen. Und ich bilde mir ein, dass es auch ein bisschen aufgeht. Ich möchte verhindern, dass das zu eine zu in sich abgeschlossene Blase wird. Deshalb finde ich neuere Sachen interessant, zum Beispiel wie jetzt über den digitalen Angriff oder sowas, dass das immer dabei ist, dass es nicht zu historisierend wird oder so. Und was passiert eigentlich sonst gerade in Hamburg? Ich bilde mir ein, dass es in den letzten paar Jahren Schwung bekommen hat. Also es sind neue Gruppen dazu gekommen. Vor dem G20 hat eine Gruppe eine Veranstaltungswoche gemacht, die Bücherbildung Barrikadenwoche. Wenn du so willst, eine rein anarchistische Angelegenheit. Und und an der einen oder anderen Stelle ist schon mehr zu merken als zu anderen Zeiten. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Auch vor G20 eben halt ja auch zum Beispiel im Stadtteil Rahl steht, eben halt in Besetzung von der Kirche, dann zwar jetzt auch schon wieder beendet ist, aber durchaus auch explizit dann als anarchistisches Zentrum gedacht war, Jugendzentrum, was auch länger nicht mehr stattgefunden hat, dass irgendwann mal jetzt irgendwie aus anarchistischer Richtung wirklich explizit sowas geschehen ist. Ich würde eben neben der allgemeinen Sache, dass mehr Gruppen da sind, würde ich auch sagen, die Gruppen wachsen. Also jetzt sagen wir mal so eine Uraltgruppe quasi für Hamburger Verhältnisse wie die Freie Arbeiterinnen-Union-Ostgruppe oder so, ist eben halt auch deutlich angewachsen, was also nachdem sie auch sehr lange eben doch stagniert ist einfach. Ich würde auch sagen, wir sitzen ja auch dann im Libertären Aktions- und Kulturzentrum hier in Hamburg und auch dort allgemein die Teilnahme an diesem Zentrum, also auch jetzt nicht nur durch verschiedene Gruppen, aber auch Einzelpersonen hat spürbar auch zugenommen. Also ich kann es jetzt für mich sagen oder für meine Gruppe sagen, wir sind fast komplett ausgelastet mit Antirepressionsarbeit nach dem G20. Also es gibt so viele Prozesse, die hier stattfinden, die wollen halt alle öffentlich gemacht werden, die wollen halt alle begleitet werden, die wollen halt auch, da soll es halt dann auch Demos vom Knast geben und so weiter und so weiter. Und das ist ein richtig dicker Klotz gerade, der jetzt auch absehbar noch nicht wesentlich kleiner wird. Also weil sind viele Prozesse gegen ausländische Genossinnen und Genossen gelaufen und jetzt fangen so die Bundesdeutschen an und so weiter. Also das wird dann noch lange so gehen. Was ganz gut ist, ist, dass ich den Eindruck habe, das läuft tatsächlich ganz gut. Also das ist Antirepressionsarbeit ist ja jetzt nicht wirklich was Belebendes oder was, ja, es ist halt anstrengend. Es ist halt anstrengend und das Level derer, die sich daran beteiligen, das ist gleichbleibend oder fast gleichbleibend hoch. Das finde ich schon erstaunlich und das ist halt auch ein gutes Gefühl. Sowohl linker Seite, aber auch weit darüber hinausgehend tatsächlich noch ein Thema ist es sicherlich so antifaschistische Arbeit bzw. Antirassismus. Also einerseits natürlich irgendwie so, was weiß ich, Demonstrationen nach irgendwie den Ereignissen in Chemnitz zum Beispiel, aber eben halt auch so, wenn ja aus dem neurechten Lager, des faschistischen Lager eben versucht wird, hier in Hamburg zum Beispiel regelmäßige Kundgebungen zu veranstalten. Ursprünglich eher montags, jetzt wollen sie sie Mittwoch halt etablieren und dagegen. Das läuft eigentlich auch ganz gut, bis zu irgendwie so gegen irgendwie 250 Leute, die maximal dahin kommen von rechter Seite, dann irgendwie, dass dann 10.000 irgendwie dastehen und dagegen was haben, was erstmal eine ganz positive Sache ist. Ja, sonst würde ich eben tatsächlich ein bisschen den Eindruck haben nach G20, dass eben gerade so die ganz großen Kampagnen auch so ein bisschen unterm Deckel bleiben, weil wie gesagt einerseits so ein bisschen diese ganzen antifaschistisch-antirassistischen Sachen, Antirepressionen gerade im Vordergrund stehen und dann natürlich wahrscheinlich auch ehrlich gesagt eben gerade weil die Repression natürlich relativ stark auch eingesetzt hat, dass man natürlich auch sich überlegt, ob man jetzt mit den ganz großen Kampagnen gerade erstmal sofort vortritt und oder ob man da nicht erstmal jetzt erstmal guckt in der Situation, wie man langkommt. Sonst gibt es natürlich viel Kleineres, also was weiß ich, die FOU macht schon auch ihre kleineren Arbeitskonflikte oder so und so weiter und so fort, also es gibt natürlich vieles, was so. Außerdem, und das zum Abschluss, verrieten uns die beiden ihren persönlichen Lesetipp. Also was ich immer so ein bisschen predige, dieses Buch von Rudolf Rocker ist wieder aufgelegt worden, dieses Nationalismus und Kultur, das hört sich total dröge und total lame an, aber wahnsinnig gut. Also das ist wirklich, das finde ich richtig, also für den deutschsprachigen Raum finde ich das wirklich richtig gut. Wie gesagt, ist neu aufgelegt worden, gibt es auch echt günstig. Also das kann ich halt immer empfehlen. Also ich hatte letztens meine Freude, auch wenn das vielleicht eine Polemik ist und ich glaube heutzutage vielleicht so inhaltlich so ein Konsens ist in linken Szenen, aber Johann Most, die Gottespest, das ist ein sehr fröhlicher Text auf eine Weise für Anarchisten zu lesen, also wenn man einfach sich mal ein wenig über eine Polemik freuen will. Das war sehr erheiternd. Also, sonst, was vielleicht so Richtung Wissenschaft, die in der Zusammenzeitschrift, die ist natürlich vielleicht einfach so als grundsätzlich mal da Artikel draus zu lesen. Also es sind auch gute Sachen dabei. Zum Beispiel auch Werner Portmann, der auch noch heute Abend referieren wird, hat er ja auch viel drin geschrieben und so. Also da ist es einfach so, dass ich sagen würde, es kommt ja zum Beispiel auch von Kongressthemen, Ideen nahe. Also wir haben natürlich so ein bisschen mehr Forschung zum Anarchismus dann als Schwerpunkt. Aber genau, das wäre zum Beispiel für alle, die so ein bisschen Wissenschaft und Anarchie in Zeitschriftenform aktuell verfolgen wollen, eine sehr interessante Sache. Ja, und bevor wir uns gleich journalistischen Perspektiven auf die Anarchie widmen, hören wir nochmal Musik. Und zwar Präsentation von Outsourced Underground. Mm-hmm. Macht und ohne das gewisse Etwas. Ich liefer kein Verhaltenskodex wie die Second Rapper. Wenn du nicht selber denken kannst, denke ich kein Interesse. Das macht wirklich jede dieser guten Menschen Senken besser. Ich gebe nichts auf Ruhm und stehe trotzdem auf der Bühne. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Lüge. Kollabo von Tapete, Gast bei Störfaktor Lena. Wir retten die Welt nicht wie Bittenbörse unter GEMA. Das hier ist Distanzierung von allen Kategorien. Ich liefer keine Supercrew, nur um an einem Strang zu ziehen. Wenn ich keine Ideen hab, glaub ich auch nicht bei Gangster-Rappern. Das macht wirklich jeder dieser mächtigen Gangster besser. Die Beats und die Weisheit der anderen. Ich verneig mich voll gespielter Ehrfurcht und mach einen auf Panzer. Dann halten sie mich für gut und solidarisch und verbreiten das Gerücht, ich wär klug und sympathisch. Wir sind gelangweilt, wir machen eine Präsentation. Jetzt bist du gelangweilt, bittest, dass wir dich mit Rap verschonen. Wir sagen dir, die anderen, die sind alle doof. Doch du glaubst aus Pech, hast nen Termin und musst ganz plötzlich los. Neue allgemeine Namen, wir singen die hoch. Alles berechenbar, alles schon da gewesen. So gelangweilt von uns selbst, wenn wir die Phrasen brechen. Der gleiche Scheiße klein, sie ziehen uns in das Boot. Niemand weiß, wen wir meinen, aber wir singen die hoch. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wie üblich fackeln wir nicht lange und legen auch gleich los mit unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie, bei der wir allmonatlich die Fortschritte der Anarchie anhand von Presseerzeugnissen nachvollziehen. Also, Muggels, aufgepasst, es geht fantastisch los. Denn es geht um den Kinostart von Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Turnon.de, das Magazin des Elektronikladens Saturn. Ja, kein Scheiß. Bietet dafür detaillierte Beschreibungen und Spekulationen zu allen zentralen Figuren des Films. Und falls ihr es noch nicht wusstet, fällt die Beschreibung unseres Lieblingszauberers Albus Dumbledore so aus. Eigenschaften, rechtschaffen, humorvoll, mit einem Schuss Anarchie. Ja, ihr denkt jetzt vielleicht. Was hat das denn mit der Anarchie zu tun? Das ist doch nur ein Film. Ja, schon recht. Aber für Kinder und Junggebliebene ist das doch noch ein zentraler Zugang zu unserer Lieblingsutopie, der Anarchie. Wir bleiben in der Welt der Fantasie. Wie RP Online berichtet hat, Jeff Kinney, seines Zeichens Zeichner und Autor von Comicromanen, ein neues Werk veröffentlicht. Gregs Tagebuch Nummer 13. Es geht darin um Greg und seinen Bruder. Diesmal schneit es. Kann ja auch mal passieren. Greg und sein Bruder sind auf dem Schulweg. Doch der passiert die Silver Street. Dort wohnen die nicht zimperlichen Doppelhauskinder. Das ist kein Zuckerschlecken. Und in eisigen Winterzeiten erst recht nicht. Zumal auch noch der Schneepflug in der Straße stecken geblieben ist und jetzt die pure Anarchie herrscht. Tja, auf dem Schulweg herrscht die Anarchie. Das ist toll. Aber ihr denkt jetzt vielleicht wieder... Ja, okay. Aber Comicromane sind ja jetzt wirklich ein Nischenprodukt. Wo bleibt denn da die Relevanz für die Anarchie? Wenn ihr euch dann nicht mal täuscht. Wir wussten es selbst nicht, aber der Autor wurde vom Time Magazine im Jahr 2009 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gezählt. Damit kehren wir zurück zum Film, denn die Anarchie ist in der Kunst diesen Monat ganz besonders prominent vertreten. Unter dem Titel Anarchie in der Hauptstadt berichtet unicum.de über Schneeflöckchen, ein wilder Genremix aus schwarzer Komödie, Thriller, Science-Fiction und Buddy-Movie, voller skurrilen Humor und abgedrehter Wendungen. Das Setting ist so klar wie erfreulich. Berlin in naher Zukunft. Nach einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch herrscht Anarchie auf den Straßen der Stadt. Und wer sind die Protagonisten? Die zwei Freunde, Tan und Javid, zwei Gesetzlose. Na dann... Passt doch alles. Nach dem Zusammenbruch des Systems und dem Einzug der Anarchie würden auch wir die Gesetze als allererstes über Bord werfen. Und damit kommen wir, na, wohin wohl? Zu einem Film. Mods.de, das Nachrichtenportal für Brandenburg, bringt uns das lange Filmdebüt von Wong Steen mit dem Titel Terminal. Naja. Düster, grell, bunt, ein echtes Neo-Noir-Stück, zu dem auch die wenigen klaren Rollen gehören. Eine gewisse Anarchie herrscht im Spiel. Und weiter? Will sagen, nicht alles passiert zueinander, nicht alles wird klein-klein erklärt. Das halten wir für extrem erfreulich, denn würde in der Anarchie tatsächlich alles klein-klein erklärt, wo bliebe da die Spontanität? Auch unser letztes Fundstück ist im Bereich der Kunst anzusiedeln. Dieses Mal geht es ums Theater. Baden Online erzählt vom Stück Der nackte Wahnsinn, das in Oberkirch aufgeführt wurde. Der Regisseur ist mit den Nerven am Ende. In nicht einmal 24 Stunden wird die Premiere des schlüpfrigen Schwankes Nackte Tatsachen stattfinden und die Schauspieler versagen völlig. Die Generalprobe ist mehr schlecht als recht überstanden, doch nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Stück beginnt noch einmal, diesmal sehen wir das Ensemble von der Hinterbühne aus. Und weiter? Bei der letzten Aufführung herrscht Anarchie und Verzweiflung. Jeder will nur mit heiler Haut aus dem Desaster herauskommen. Das ist aber doch das glatte Gegenteil von dem, was wir wollen. Denn uns ist vor allem daran gelegen, mit heiler Haut in die Anarchie zu kommen. So, jetzt kommen wir schon langsam ans Ende dieses für unsere Verhältnisse doch sehr musiklastigen November-Rückblicks. Aber keine Sorge, wie versprochen... Da kommt noch was. Und zwar eine Art Linktipp. Am 15. November wurde die Kampagne Make Rojava Green Again der internationalistischen Kommune in Rojava im neuen Kiezladen Mahalle in Kreuzberg vorgestellt. Den Mitschnitt dieser Veranstaltung könnt ihr demnächst auf unserem Blog anhören. Wir haben für euch schon mal zusammengefasst, warum es in Rojava gerade nicht grün ist und wie Make Rojava Green Again das ändern möchte. Sand, Steine, karger Erdboden. Hier und da mal ein kleiner Strauch oder ein paar aufgereihte Bäumchen. Gelegentlich ein dünner, grüner oder gelber Grasteppich. Das kennzeichnete das Landschaftsbild Rojavas. Daneben Weizenfelder, einige Olivenhaine, Ölfelder, wilde Müllkippen. Davon, dass Rojava im sogenannten fruchtbaren Halbmond liegt, ist wenig zu erkennen. Dass Löwen, Gazellen, Elefanten und Strauße in kleinen Wäldern und weitem Grasland umherliefen, während eine überschaubare Zahl von Menschen auf fruchtbarem Boden Ackerbau und Viehzucht betrieb, ist allerdings schon wenige tausend Jahre her. Die etwa 14.000-jährige menschliche Nutzung der Landschaft sowie Erosion, die der reichlich wasserspendende Euphrat stetig vorangetrieben hat, magerten den Boden allmählich aus. Spätestens seit Mitte des letzten Jahrhunderts kann die Kornkammer im Norden des Landes Syriens ihre Bevölkerung kaum noch ausreichend ernähren. Versuche, die Lebensmittelproduktion zu erhöhen, scheiterten bis heute reihenweise. Gesetzt wurde, wie weltweit üblich, auf Monokulturen. In der Zeit der Vereinigten Arabischen Republik, dem Zusammenschluss Ägyptens, Syriens und zu Beginn der Herrschaft des Baath-Regimes unter Hafiz al-Assad wurde dazu auf Landreform zur Verstaatlichung des Ackerlandes gesetzt. Diese gehörte davor fast vollständig wenigen Beduinen-Oberhäuptern und der Oberschicht entstammenden StadtbewohnerInnen. Bashar al-Assad pushte in seiner Amtszeit dann wieder die Privatisierung. In Rojava sind aktuell fast ausschließlich Weizenfelder und vor allem im Gebiet um Afrin Olivenhaine zu entdecken. Im Vortrag über das Projekt Make Rojava Green Again wird erwähnt, dass zudem das Anlegen von Gärten bis hin zur Pflanzung einzelner Obstbäume bis zuletzt verboten war. Die Weiterverarbeitung der in Rojava anfallenden Produkte, Oliven, Weizen und Erdöl, fand in anderen Gebieten Syriens statt. Daraus nährte sich die Vermutung, dass Autonomiebestrebungen der Region unterdrückt werden sollen, indem die Abhängigkeit gefördert wird. Für eine Subsistenz reichen die drei Rohprodukte nicht aus. Während sich die Menschen in Rojava nun über die Anweisungen des syrischen Staates und denen von Großgrundbesitzern hinwegsetzen, greift ein anderes Machtmittel weiterhin ganz praktisch. In erster Linie, um sich von Energieressourcen aus Russland und dem Irak unabhängig zu machen, investiert der türkische Staat seit Jahrzehnten in Wasserkraft und setzt gigantische Staudämme in die Landschaft. Euphrat und Tigris und deren Nebenflüsse, die größtenteils in der Türkei entspringen und an der iranisch-irakischen Grenze in den Persischen Golf münden, sind davon besonders betroffen. Die Türkei ist damit fähig, die Wassermenge im weiteren Flussverlauf zu kontrollieren. Internationale Abkommen zur Einhaltung von maximalen, in der Türkei zurückgehaltenen Wassermengen werden nicht eingehalten. In der Folge kam es bereits zu erheblichen Dürren in Nordsyrien und im Irak. Der Referent berichtet über die Beobachtung, dass der türkische Staat beim Staudammbau auch gezielt solche Städte und Dörfer unter Wasser gesetzt habe, in denen regimekritische Gemeinschaften ansässig waren. Neben fehlendem Wasser spitzen auch künstlich erzeugte Feuer die ökologische Krise in und um Rojava weiter zu. Das türkische Militär schreckt nicht davor zurück, Wälder in den kurdischen Gebieten in Brand zu setzen, wie zum Beispiel im trockenen August des letzten Jahres in der Region Dersim in Nordkurdistan, wobei tausende Hektar Waldfläche vernichtet wurden. Zu Beginn des Bürgerkrieges versuchte das türkische Regime, Flüchtenden durch in Brand gesetzte Wälder den Weg in die Türkei abzuschneiden, und der IS zündete zum Schutz vor Luftangriffen Ölfelder in Rojava an und ist damit für massive Luftverschmutzung verantwortlich. So wird klar, dass die Revolution in Rojava, will sie die kurdische Autonomie erhalten und ausbauen, auch eine starke ökologische Komponente haben muss. Die bewaffnete Verteidigung der Region und damit direkt zusammenhängende Aufgaben haben zwar nach wie vor oberste Priorität, Die internationalistische Kommune hat aber den Anspruch, schon im Revolutionsprozess mit der Umsetzung der Ziele, neben der Emanzipation der Frauen, eben auch die Entwicklung einer ökologischen Gesellschaft zu beginnen. So wurden Anfang 2018 die Kampagne Make Rojava Green Again gestartet. In einer Baumschule wurden etliche Stecklinge gepflanzt. Eine lange vermisste Biodiversität soll mit Pinien, Pistazien, Aprikosen, Äpfeln, Granatäpfeln, Kirschen, Oliven, Trauben, Eichen und vielen anderen wiedererschaffen werden. Ja, und wie es genau weitergehen soll, trotz aller Widrigkeiten wie der türkischen Invasion in Afrin und anderen Problemen, das könnt ihr in einem Dokument erfahren, das ihr auf der Seite internationalistcommune.com findet. Den genauen Link zum PDF findet ihr im Blog-Eintrag zu diesem Beitrag. Das war's für diesen Monat. Wir hören uns wieder im nächsten. Bis dahin, passt gut auf euch auf, sorgt für gute Nachrichten und lasst euch vom Winter, dem Konsumterror und der ganzen restlichen, menschenfeindlichen und absurden Gesellschaft nicht niedermachen. Uns erreicht ihr per E-Mail unter aradio-berlin@riser.net oder auf Twitter aradio-berlin. Bis bald! Protesta plena gent, es puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, quieta per a la festa. Con la paloma.